Es sieht so aus, als sei die Vorfreude der deutschen Filmbranche auf Marin Ades Beitrag beim Festival in Cannes nicht enttäuscht worden. Die Filmkritiker jubeln auch international über Toni Erdmann. Die französische Tageszeitung Le Monde schwärmt von einer begnadeten Regisseurin. Es ist erst der dritte Film der in Berlin lebenden Marin Ade. Bekannt geworden ist sie mit dem Beziehungsdrama Alle anderen. Diesmal erzählt sie nicht von einem Paar, sondern von einer schwierigen Vater-Tochter-Beziehung. Und zwar in Form einer Komödie. Na, bist du eigentlich ein bisschen glücklich hier? Was meinst du mit Glück? Glück ist ein sehr starkes Wort. Ich meine, ob du mal so ein bisschen zum Leben kommst auch. Mal ins Kino gehen oder so. Naja, halt auch mal was machen, was Spaß macht. Schwirren jetzt ganz schön viele Begriffe rum hier, ne? Spaß, Glück, Leben. Sollen wir ein bisschen ausdünnen? Sandra Hüller und Peter Simonischek in Marin Ades Film Toni Erdmann. Heute hatte der deutsche Beitrag beim Filmfestival in Cannes also seine Weltpremiere. Susanne Burg und Anke Lewicke sind unsere beiden Frauen in Cannes, jetzt in den Studios von Radio France. Schönen guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. 7 Jahre ist es her, seit Michael Haneke mit Das weiße Band die Goldene Palme gewonnen hat. Nun also endlich mal wieder eine deutsche Produktion in Cannes. Wie war die Stimmung bei dieser Weltpremiere? Ach, es war einfach eine unheimlich schöne Stimmung und es ist dann doch was anderes, wenn man mal mit über den roten Teppich geht. Das ist eine beeindruckende Kulisse mit den ganzen Fans, dem Fotografen und drin im Saal. Man hat wirklich das Gefühl, ah, man ist jetzt im Kino-Olymp drin und die Leute, die dort sitzen, weil man es sehen kann, die erwarten natürlich dann immer direkt wieder ein Meisterwerk. Da ist auch eine ganz schöne Spannung dann immer im Saal drin. Und ich meine, Marin Ade hat hier ja eine Komödie präsentiert, eine sehr absurde Komödie. Und es war dann einfach auch unheimlich schön zu beobachten, wie das Publikum mitgegangen ist. Also es hat großen Spaß gemacht. 8 Minuten am Ende gab es wirklich Standing Ovations. Wunderbar war das. Sandra Hüller war den Tränen nah. Sehr schön zu sehen, wie das Publikum mitgegangen ist. Euphorische Stimmung also in Cannes beim deutschen Beitrag heute. Lachen kann man in dem Film. Was ist denn so komisch an dieser Geschichte? Naja, es ist ja so eine Vater-Tochter-Beziehung. Die Tochter arbeitet als erfolgreiche Unternehmensberaterin in Bukarest, hetzt von Termin zu Termin, ist dünn und blass und angespannt und ihr alt-68er Vater kommt dann vorbei, überrascht sie mit einem Besuch, um wieder ein bisschen den Kontakt aufzunehmen, der verloren gegangen ist. So ein dickbäuchiger, grauhaariger, gemütlicher Mann mit einem Hang zu Scherzen. Also Scherze, wie dass er sich Perücken aufsetzt und falsche Zähne reinsetzt. Und der Tochter ist das alles fürchterlich peinlich. Sie hält ihn auf Distanz. Also sehr viel Slapstick, aber nie dumm. Es geht immer um die Beziehung zwischen den beiden. Und da nähern sie sich eigentlich den ganzen Film über nicht so richtig an. Also er nennt sich dann ja Toni Erdmann, wenn er seine Perücke aufhat. Und man muss sich den Toni Erdmann eben so vorstellen. Uns sind ja unsere Eltern und Väter und Mütter immer mal peinlich gewesen. Und das zieht dieser Toni Erdmann dann einfach ins Groteske. Und das Kluge an diesem Film ist einfach, dass er, wenn er das so ins Groteske zieht, dass er einfach auch die ganze Geschäftswelt von der Tochter vorführt. Diese ganzen Floskeln, wie der Champagner abends getrunken wird, wenn man dann mit der Frau des Chefs noch in die Shopping Mall macht. Also das ist so eine schöne Satire und gleichzeitig ist es aber auch so ein Spiel im Spiel, wo dann einfach so die klassische Vater- und Tochter-Situation aufgebrochen wird und die sich im Spiel auch neu entdecken können. In ihrem letzten Film, Alle anderen, da hat Marin Ade ja ein sehr präzises Generationenporträt der hippen Mit-30er aus Berlin skizziert. Hier jetzt also die Beziehung von Vater und Tochter. Was beobachtet sie da genau zwischen den beiden? Das Schöne finde ich, dass eben nicht alles so wirklich bis ins Detail auserzählt wird, also was bei den beiden im Argen liegt. Denn man merkt, da ist auch unterschwellig sehr viel schlummert da, was vielleicht auch schon sehr weit zurückgeht in der Geschichte. Aber es geht eben manchmal nicht in ein paar Wochen, all das wieder ins Lot zu bringen, was jahrzehntelang schiefgegangen ist in der Beziehung zu Hause. Und das Ganze ist so lebensnah, dadurch so liebenswürdig auch erzählt, so traurig und damit auch sehr klug. Ja, und das Schöne ist einfach, dass wir ja alle eigentlich im Grunde nicht wissen, wie ist genau unsere Beziehung zu den Eltern. Da gibt es diese unsichtbaren Fäden und dadurch, dass Marin Ade diese unsichtbaren Fäden eben nicht auserzählt, kann man so viel auch von der eigenen Familiengeschichte mit reinbringen. Und so sehr man eben im Kinosaal auch lacht und mitgeht, hinterher ist man doch auch ein bisschen irritiert. Und das gehört vielleicht auch zu einer guten Komödie, dass sie so ein bisschen Melancholie hinterlässt und dass sie eben auch so ein bisschen einfach so einen ganz eigenartigen Nachhall hat. Es spielen Sandra Hüller und Peter Simonischek. Ist das eine Idealbesetzung? Das ist super. Ich meine, ich mag Sandra Hüller sowieso unheimlich gerne, weil sie ja nie so eine klassische Identifikationsfigur ist. Man muss so erstmal, ja, sie ist so die Geschäftsfrau und sie trägt den Anzug und die Stöckelschuhe wirklich wie so eine Art Rüstung, wenn sie da losgeht. Und wie der Vater muss man erstmal auch als Zuschauerin so die Tochter in ihr wiederfinden, also diese ganze Fassade abbauen. Und das schafft er natürlich ein bisschen so mit diesen Witzen. Ja, und Peter Simonischek, der wird ja in diesem Jahr 70. Er ist so ein bisschen so ein herrlich abgeschlaffter Alt-68er, ein bisschen ungepflegt, ein bisschen abgelebt, nicht ganz gesund. Und er hätte dieses ganze Komödiantische auch wirklich völlig überdrehen können, aber er ist immer geerdet in diesem Versuch, diese eingefahrenen Strukturen eben aufzubrechen. Und ich finde, man sieht Peter Simonischek wirklich förmlich den Spaß beim Spielen an. Schauplatz des Films ist ja Rumänien. Spielt das inhaltlich auch eine Rolle? Ja, das ist ganz schön, wie das so beiläufig erzählt wird. Also meistens bewegt sich die Tochter ja in dieser Bubble der Geschäftswelt, also nur schicke Hotels, Apartmentwohnungen. Und dann gibt es aber so beiläufig so Szenen, dann guckt eben der Vater mal aus dem Fenster raus und dann sieht man wirklich die Gegenwart von Rumänien. Und weil er eben so offen ist, ist er natürlich derjenige, der da auch Leute kennenlernt. Und dann ist man auf einmal irgendwo in Bukarest im Wohnzimmer bei einer Familienfeier und lernt dort die Traditionen kennen, wie man eben Ostereier anmalt. Auch in aller anderen, da war es ja so Sardinien, wo die Konflikte dann in dem Paar so aufflammen. Aber im Grunde genommen benutzt Maren Ade immer den fremden Ort, an dem dann die Menschen sich nochmal anders begegnen, vielleicht weil sie auch schutzloser sind. In Toni Erdmann ist es eben Rumänien und es sind eher so ganz häufig auch nichtssagende Orte, wie die Wohnung, das Einkaufszentrum, Restaurant. Die sind mehr nur so der Hintergrund, damit die beiden sich wirklich auch auf die Konflikte konzentrieren können. Ist das jetzt tatsächlich ein Kandidat für die Palme? Wir drücken natürlich die Daumen, aber ich meine, wenn es auch der große Preis der Jury ist oder die beiden Darsteller ausgezeichnet werden, das wäre auch schon schön. Und ich meine, allein diese 8 Minuten Standing Ovations eben, das ist doch schon ein super Erfolg für Maren Ade. Das heißt, und die internationale Presse jubelt auch. Und die deutsche Filmbranche geht jetzt feiern. Ja, wir ziehen jetzt die Stöckelschuhe aus, ne, die wir zur Premiere noch anhaben mussten, damit wir gleich auf dem Tanzparkdeck einfach mal loslegen können. Genau, hier sind meine schon. Susanne Burg und Anke Lewicke über Maren Ades deutschen Beitrag beim Filmfestival in Cannes. Toni Erdmann wird dort euphorisch gefeiert. Vielen Dank an euch beide und viel Spaß beim Feiern. Mitte Juli kommt der Film dann in die deutschen Kinos. Und morgen Abend bin ich dann mit dem Hauptdarsteller Peter Simonischek verabredet. Hier in Fazit.